Wer in eine Renegutensache Fürsprache einlegt, für den wird es einen Anteil daran geben, und wer in eine Erschlechtensache Fürsprache einlegt, für den wird es ein Gleiches davon geben. Und Allah ist zu allem fähig.